Man sagt, im Leben gibt es mehr als nur den Augenblick zu sehen. Und ich hab nie gewollt, dass du mir aus den Augen gehst. Die Tränen, jedes Mal es tut mir leid für jeden Streit. Du warst mir einfach wichtig, doch mit der Zeit geht das vorbei. Ich weiß, du leidest richtig, bleib ohne Pfeffer weg. So mach mal nicht auf unschuldig. Ich hab dir zwar geglaubt, doch etwas passte nicht ins Puzzlebild. Frag mich, was für ein Idiot ich bin. Ich hatte dich nur gern, du warst mein Licht. Doch jedes Licht befreit einen Schatten wie ein Bär. Und jetzt mach ruhig mit diesem Daniel rum und büg noch ein paar Jahre rum. Guck mal, mein Leben wird sich bunt wie ein Aquarium. Ein Schmetterling, von dem ich früher nächtelang geträumt hab. Dieses Mädchen aus dem Süden mit dem Temperament wie Feuer. Ich will mich ein bisschen von deinen Augen verlieren, bevor du gehst und die Feier uns aus den Augen verlieren. Ich wusste nie, dass du dich liebst, sagst du nie, dass du dich liebst. Und ich schreib dir noch ein Lied, Baby, und dann nie mehr. Streit. Und auch wenn das so verbittert wird, was du mir viel wert, doch ab heute vermisse ich dich.